Abschnitt 11 aus Oblomov von Ivan Alexandrowitsch Goncharow, übersetzt von Clara Brauner. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Erster Teil, 9. Kapitel, Oblomovs Traum. Zweiter Teil. Dann träumte Oblomov von einer anderen Zeit. Er schmiegt sich an einem endlosen Winterabend ängstlich an die Kinderfrau, und sie flüstert ihm von einem unbekannten Lande zu, wo es weder Nacht noch Kälte gibt, wo immer Wunder geschehen, wo Milch und Honig fließt, wo niemand das runde Jahr etwas tut und wo den ganzen lieben Tag lauter solche Helden wie Ilja Iljitsch und so schöne Mädchen wie sie weder im Märchen wiederzugeben noch mit der Feder zu beschreiben sind, herumspazieren. Dort gibt es auch eine gute Zauberin, die manchmal in der Gestalt eines Hechtes erscheint und sich irgendeinen stillen, arglosen Liebling auserwählt, mit anderen Worten, irgendeinen Faulpelz, dem alles Unrecht tun und ihn ganz ohne Grund und mit allerlei Schätzen überschüttet. Und er isst nur und zieht die fertigen Kleider an und heiratet dann die unerhört schöne Militrissa Kirbajewna. Das Kind verschlang gierig mit offenen Ohren und Augen das Märchen. Die Kinderfrau oder vielmehr die Überlieferung vermieden in dem Märchen so geschickt alles, was in Wirklichkeit vorkommt, dass Fantasie und Verstand, die sich vom Erdachten durchdringen ließen, bis zum Alter dessen Sklaven blieben. Die Kinderfrau erzählte gutmütig das Märchen von dummen Gemelja, diese boshafte und tückische Satire auf unsere Vorfahren und vielleicht auch auf uns selbst. Und wenn der erwachsene Ilja Iljitsch auch später erfährt, dass es weder Milch und Honigflüsse noch gute Zauberinnen gibt, wenn er auch lächelnd über die Märchen der Kinderfrau scherzt, ist sein Lächeln doch nicht aufrichtig. Es wird von einem heimlichen Seufzer begleitet. Das Märchen hat sich bei ihm mit dem Leben verwebt, und er trauert manchmal unbewusst darüber, warum das Märchen nicht das Leben und das Leben kein Märchen ist. Er träumt unwillkürlich von Militrissa Kirbitjewa. Es zieht ihn immer dorthin, wo man den ganzen lieben Tag nur spazieren geht, wo es keine Sorgen und keine Traurigkeit gibt. Er behält für immer die Neigung bei, auf dem warmen Ofen zu liegen, in einem fertigen, nicht durch Arbeit gewonnenen Kleide herumzugehen und auf die Rechnung der guten Zauberin zu essen. Auch Oblomovs Vater und Großvater hatten in der Kindheit dieselben Märchen gehört, die in der stereotypen Ausgabe des Altertums von den Lippen der Kinderfrauen und Hofmeister Jahrhunderte und Generationen hindurch überliefert wurden. Unterdessen lässt die Kinderfrau vor der Fantasie des Kindes ein neues Bild erstehen. Sie erzählt ihm von den Heldentaten unseres Achilles und Ulysses, von dem Mut eines Ilja Muromets, eines Dobrinja Nikititsch, eines Aljoscha Popowitsch, eines Polkan und eines Wanderkrüppels, davon, wie sie die unzähligen Heere der Ungläubigen geschlagen haben, wie sie daran wetteiferten, einen Kelch grünen Weines auf einen Atemzug, ohne sich zu räuspern, zu leeren. Dann sprach sie von den bösen Räubern, von schlafenden Prinzessinnen, von versteinerten Städten und Menschen. Zum Schlusse ging sie zu unserer Dämonologie, zu Toten, Ungeheuern und Werwölfen über. Mit der Einfachheit und Gutmütigkeit eines Homer, mit derselben lebendigen Wahrheit des Details und Plastizität der Bilder überlieferte sie dem Gedächtnis und der Fantasie des Kindes die Iliade des russischen Lebens, die von unseren Homeriden in jenen nebelhaften Zeiten erschaffen wurde, als der Mensch mit den Gefahren und den Geheimnissen der Natur und des Lebens noch nicht vertraut war, als er noch vor dem Werwolf und dem Waldunhold zitterte, als er vor der ihn umgebenden Drangsal bei Aljoscha Popowitsch Schutz suchte und als die Luft, das Wasser, der Wald und das Feld vom Wunder beherrscht wurden. Das Leben eines damaligen Menschen war gefahrvoll und unsicher. Er brauchte nur die Schwelle des Hauses zu verlassen, um einem Unheil zu begegnen. Da konnte er jeden Augenblick von einem wilden Tiere zerrissen oder von einem Räuber erstochen werden. Ein böser Tatare konnte ihm sein Gut rauben, oder er konnte auch spurlos, ohne irgendwelche Kunde von sich zu senden, verschwinden. Oder es erschienen plötzlich Himmelszeichen, feurige Säulen und Kugeln. Dort, über dem frischen Grabe, kommt ein Feuer auf, Oder im Walde scheint jemand mit einer Laterne herumzuspazieren, furchtbar zu lachen und mit den Augen in der Dunkelheit zu funkeln. Auch mit dem Menschen selbst geschah so viel Unbegreifliches. Mancher lebte lange und glücklich, ohne dass ihm etwas geschah. Und plötzlich begann er ganz unverständlich zu reden oder mit einer ganz anderen Stimme zu schreien, oder er irrte auch schlafend in der Nacht herum. Ein anderer bekam plötzlich Krämpfe und wälzte sich auf dem Boden. Und bevor so etwas geschah, krähte ein Huhn mit der Stimme eines Hahnes und eine Krähe krächzte über dem Dache. Der schwache Mensch war ganz hilflos, während er sich entsetzt im Leben umschaute und suchte in seiner Fantasie nach dem Schlüssel zu den Geheimnissen der ihn umgebenden und der eigenen Natur. Und vielleicht führte die Schläfrigkeit und beständige Ruhe des trägen Lebens, der Mangel an Bewegung und an wirklichen Ängsten, Abenteuern und Gefahren den Menschen dazu, anstatt der Wirklichkeit eine andere, erdachte Welt zu erschaffen und darin sich seine Fantasie tummeln und ergötzen zu lassen, oder nach der Erklärung der einfachen Verkettung der Umstände und der Ursachen der Erscheinung außerhalb der Erscheinung selbst zu suchen. Unsere armen Vorfahren haben wie herumtastend gelebt. Sie beflügelten nicht ihren Willen und hemmten ihn auch nicht, und dann wunderten sie sich und entsetzten sich über das Böse und über die Unbequemlichkeit ihres Lebens und wollten alles Unverständliche bei den stummen und unklaren Hieroglyphen der Natur erfragen. Der Tod wurde für sie durch den vor kurzem zuerst mit dem Kopfe und nicht mit den Füßen aus dem Tore herausgetragenen Toten verursacht. Eine Feuersbrunst, weil der Hund 3 Nächte unter dem Fenster geheult hatte, und sie richteten ihre ganze Sorge darauf, dass man den Toten mit den Füßen zuerst aus dem Tore hinaustrug. Und dabei aßen sie dasselbe und ebenso viel und schliefen wie bisher auf Gras. Der heulende Hund wurde geschlagen oder fortgejagt, und die Funken des Kienspans wurden wie bisher in die Ritze des faulenden Fußbodens geworfen. Und der Russe lebt es bis heute, inmitten des ihn umgebenden, strengen, fantasielosen Lebens an die verlockenden Sagen des Altertums zu glauben. Und er wird sich von diesem Glauben vielleicht noch lange nicht lossagen. Indem der Knabe dem Märchen der Kinderfrau von unserem goldenen Vlies, von dem Wundervogel, lauschte und sie ihm von den undurchdringlichen Mauern und den Geheimverliesen des Zauberschlosses erzählte, suchte er seinen Mut anzufachen, indem er sich an die Stellen der Helden setzte, und es überlief kalt seinen Rücken, oder er litt an dem Missgeschicke des Kühnen. Ein Märchen folgte dem anderen. Die Kinderfrau erzählte voll Feuer, bilderreich gestaltend und ganz hingerissen. An manchen Stellen wurde sie von Begeisterung erfüllt, weil sie zur Hälfte selbst an die Märchen glaubte. Die Augen der Alten leuchtete, ihr Kopf zitterte vor Erregung, die Stimme erstreckte sich auf sonst ungewohnte Töne. Das Kind schmiegte sich an sie mit Tränen in den Augen, von unerklärlicher Angst erfasst. Wenn von den um Mitternacht aus den Gräbern steigenden Toten oder von den oben in der Gefangenschaft des Ungeheuers schmachtenden Opfern oder vom Bären mit dem Holzfuße, der durch die Dörfer und Flecken wandert und seinen abgehauenen Fuß sucht, die Rede war, knisterten die Haare des Kindes vor Entsetzen. Die kindliche Fantasie erstarrte bald und flammte bald wieder auf. In ihm spielte sich ein quälender, schmerzlich süßer Vorgang ab. Die Nerven spannten sich wie Saiten. Wenn die Kinderfrau düster die Worte des Bären wiederholte, »Knarre, knarre, Lindenfuß, ich gehe durch die Flecken, ich gehe durch die Dörfer, alle Frauen schlafen, nur eine Frau schläft nicht, sie sitzt auf meinem Felle, kocht mein Fleisch, spinnt mein Haar« und so weiter. Und wenn der Bär endlich in die Hütte trat und im Begriffe war, den Dieb, der ihm sein Bein geraubt hatte, zu packen, hielt das Kind es nicht länger aus. Es stürzte sich zitternd und quietschend in die Arme der Kinderfrau und lachte dabei laut vor Freude, dass es sich nicht in den Krallen des Tieres, sondern auf der Ofenbank neben der Kinderfrau befand. Die Fantasie des Knaben wurde von seltsamen Gespenstern bevölkert. Angst und Bangigkeit hatte sich für lange Zeit, vielleicht für immer, in seiner Seele eingenistet. Er blickt traurig um sich, sieht im Leben nichts als Unheil und Gefahren und träumt immer von jenem Zauberland, wo es weder Unglück noch Sorgen noch Traurigkeit gibt, wo Militrissa Kirbitjewna lebt, wo man so gut bewirtet und umsonst bekleidet wird. Das Märchen hielt in Oblomowka nicht nur die Kinder, sondern auch die Erwachsenen bis ans Ende des Lebens in seinem Bann. Alle im Hause und im Dorf, vom gnädigen Herrn und seiner Frau angefangen bis zum stämmigen Schmied Taras, alle zittern sie vor etwas an einem dunklen Abend. Jeder Baum verwandelt sich dann in einen Riesen, jeder Busch in eine Räuberhöhle. Das Klappern des Fensterladens und das Heulen des Windes im Rauchfang machte die Männer, die Frauen und die Kinder erblassen. Niemand ging am Dreikönigstag nach 10 Uhr abends allein aus dem Tor hinaus. Ein jeder fürchtete sich, in der Nacht vor Ostern in den Stall zu gehen, da er dort einen Kobold anzutreffen fürchtete. In Oblomowka glaubte man an alles, an Werwölfe und Gespenster. Wenn man ihnen erzählte, dass eine Heugabe auf dem Felde herumspaziert sei, würden sie, ohne weiter nachzudenken, daran glauben. Wenn jemand das Gerücht verbreiten wollte, das sei kein Hammel, sondern etwas anderes, aber dass Marfa oder Stjepanida eine Hexe sei, würden sie sich sowohl vor dem Hammel als auch vor Marfa fürchten. Es würde ihnen nie einfallen, zu fragen, warum der Hammel kein Hammel mehr sei und warum Marfa sich in eine Hexe verwandelt habe, und sie würden noch über denjenigen herstürzen, der daran zu zweifeln gewagt hätte. So stark war der Glauben an das Wunderbare in Oblomowka. Ilja Iljitsch wird ja später sehen, dass die Welt einfach eingerichtet ist, dass die Toten nicht aus den Gräbern steigen, dass Riesen, so wie sie sich zeigen, auf den Jahrmarkt kommen und dass Räuber ins Gefängnis gesperrt werden. Wenn aber der Glaube an die Gespenster auch verschwindet, bleibt doch ein Überrest von Angst und unfassbarer Bangigkeit zurück. Ilja Iljitsch hat erfahren, dass es keine Ungeheuer gibt, die Unheil anrichten. Er weiß aber kaum, wodurch es verursacht wird, erwartet bei jedem Schritt etwas Schreckliches und fürchtet sich. Auch jetzt noch zittert er von einer unbezwinglichen, in der Kindheit in seine Seele gesäten Bangigkeit erfasst, wenn er im dunklen Zimmer bleibt oder einen Toten sieht. Er lacht des Morgens über seine Angst und erbleicht wieder am Abend. Dann sah sich Ilja Iljitsch als 13-, 14-jährigen Knaben. Er lernte schon im Flecken Werchlowo, 5 Werst von Oblomowka entfernt, beim dortigen Verwalter, dem deutschen Stolz, der für die Kinder der Edelleute der Umgegend ein kleines Pensionat eingerichtet hatte. Er hatte einen eigenen Sohn, Andrei, der fast im selben Alter wie Oblomow war, und noch einen Knaben, den er aufgenommen hatte, der fast niemals lernte, sondern meistens als Krofeln litt und die ganze Kindheit mit verbundenen Augen oder Ohren verbrachte. Er weinte heimlich, wenn er nicht bei der Großmutter, sondern in einem fremden Hause inmitten von Bösewichtern lebte, weil niemand ihn liebkoste und niemand ihm seinen Lieblingskuchen backte. Außer diesen Kindern gab es keine anderen in der Pension. Vater und Mutter mussten sich da reinfügen und den Wildfang Iljuscha lernen lassen. Das kostete Tränen, Heulen und Launen. Endlich führte man ihn fort. Der Deutsche war ein tüchtiger, strenger Mensch, wie fast alle Deutschen. Vielleicht hätte Iljuscha bei ihm auch etwas Ordentliches gelernt, wenn Oblomowka von Werchowa 500 Werst entfernt gewesen wäre. Wie sollte er aber so lernen? Der Reiz der Oblomower Umgebung, Lebensweise und Gewohnheiten erstreckte sich bis nach Werchlowo. Auch dort war ja einst Oblomowka gewesen. Dort atmete alles, außer dem stolzischen Hause, dieselbe Trägheit, Ungekünsteltheit der Sitten, Ruhe und Reglosigkeit aus. Der Verstand, das Herz des Kindes, waren von allen Bildern, Szenen und Sitten dieses Lebens erfüllt, bevor er das erste Buch in die Hand bekam. Und wer weiß, wie früh die Entwicklung des geistigen Kernes im kindlichen Hirn beginnt? Wie kann man das Keimen der ersten Begriffe und Eindrücke in der kindlichen Seele verfolgen? Vielleicht, während das Kind die Worte noch kaum aussprach oder auch noch gar nicht aussprach und selbst noch nicht gehen konnte und nur alles mit jenem starren, krummen, stummen, kindlichen Blick betrachtete, den die Erwachsenen stumpf nennen, sah es und erriet es schon die Bedeutung und den Zusammenhang der Erscheinungen der es umgebenden Sphäre. Gestand dass nur weder sich selbst noch anderen ein. Vielleicht bemerkte und verstand Iljuscha schon längst, was in seiner Gegenwart gesprochen und getan wurde, wie sein Papa in Plüschhosen und einer wattierten braunen Tuchjoppe den langen, lieben Tag mit den Händen auf dem Rücken aus einer Ecke in die andere geht, Tabak schnupft und sich schneuzt, und die Mutter vom Kaffee zum Tee und vom Tee zum Mittagessen übergeht, wie es dem Vater niemals zu kontrollieren einfällt, wie viel Garben gemäht worden sind und eine etwaige Fahrlässigkeit zu bestrafen, wie er aber, wenn ihm sein Taschentuch nicht schnell genug gereicht wird, über Unordnung schimpft und das ganze Haus auf den Kopf stellt. Vielleicht hatte sein kindlicher Verstand längst beschlossen, dass man so und nicht anders leben sollte, als die Erwachsenen um ihn herum lebten. Ja, wie sollte er auch einen anderen Beschluss fassen? Und wie lebten die Erwachsenen in Oblomowka? Stellen Sie sich die Frage, wozu das Leben ihnen gegeben war? Gott weiß. Und wie beantworteten sie diese? Wahrscheinlich gar nicht. Das erschien ihnen sehr einfach und klar. Sie hatten nichts von einem sogenannten mühevollen Leben gehört, von Menschen, die quälende Sorgen in der Brust trugen, die aus irgendeinem Grunde von einem Ort zum anderen über das Antlitz der Erde irrten oder ihr Leben der ewigen, endlosen Arbeit weihten. Die Einwohner von Oblomowka glaubten auch nicht recht an seelische Stürme. Sie hielten den Kreislauf des ewigen Strebens irgendwohin und nach irgendwas nicht für das wahre Leben. Sie fürchteten sich vor dem Drang der Leidenschaften wie vor dem Feuer. Und während bei anderen Menschen der Körper durch die vulkanische Arbeit der inneren seelischen Flamme schnell aufgebraucht wurde, ruhte die Seele der Oblomowa friedlich, ohne Störungen im weichen Körper. Das Leben zeichnete sie weder durch frühzeitige Furchen noch durch zerrüttende moralische Schläge und Leiden. Diese guten Menschen fassten das Leben nicht anders als ein Ideal der Ruhe und Untätigkeit auf, das ab und zu durch allerlei unangenehme Zufälle wie Krankheiten, Verluste, Streitigkeiten und unter anderem durch Arbeit gestört wurde. Sie ertrugen die Arbeit als eine Strafe, die noch unseren Vorvätern auferlegt wurde, die sie aber nicht lieben konnten und vor der sie sich bei jeder Gelegenheit befreiten, da sie das für möglich und sogar für nötig hielten. Sie brachten sich niemals durch irgendwelche nebelhaften geistigen oder moralische Fragen in Verwirrung. Darum erfreuten sie sich auch immer des Frohsinns und einer blühenden Gesundheit. Darum lebten sie dort so lange. Die Männer erinnerten mit 40 Jahren an Jünglinge. Die Greise kämpften nicht mit einem schweren, qualvollen Tod, sondern starben gleichsam verstohlen, erstarrten still und hauchten unmerklich ihre letzten Seufze aus, nachdem sie unerhört lange gelebt hatten. Darum heißt es auch, dass die Menschen früher kräftiger waren. Ja, sie waren in der Tat kräftiger. Früher beeilte man sich nicht, dem Kinde den Sinn des Lebens zu erklären und es dazu wie zu etwas sehr Kompliziertem und Ernstem vorzubereiten. Man quälte es nicht mit Büchern, welche im Kopfe eine Menge von Fragen erzeugen, die am Hirn und Herzen nagen. Die Norm des Lebens war fertig und war ihnen von den Eltern beigebracht worden, die sie ebenfalls fertig vom Großvater und dieser vom Urgroßvater mit dem Vermächtnis übernommen hatten, über deren Unberührtheit und Heiligkeit wie über das Feuer der Vesta zu wachen. Wie alles bei Lebzeiten der Großväter und Väter getan wurde, so wurde es auch unter Ilja Iljitsch Vater, und so wird es auch vielleicht auch heute in Oblomowka getan. Worüber hatten sie denn zu sinnen und sich zu erregen? Was zu ergründen und welche Ziele zu erreichen? Das war alles unnötig. Das Leben rann wie ein ruhiger Fluss an ihnen vorbei. Sie brauchten nur am Ufer dieses Flusses zu bleiben und die unvermeidlichen Erscheinungen zu beobachten, welche ungerufen der Reihe nach vor einem jeden von ihnen erstanden. Und auch der Fantasie des schlafenden Ilja Iljitsch zeigten sich ebenfalls der Reihe nach gleich lebenden Bildern die drei Hauptmomente des Lebens, die sich ebensowohl in seiner Familie wie auch bei den Verwandten und Bekannten abspielten. Geburt, Hochzeit und Begräbnis. Dann folgte eine bunte Prozession ihrer freudigen und traurigen Unterabteilungen. Taufen, Namenstage, Familienfeste, Fastenanfang und Ende, geräuschvolle Dinners, Familienbesuche, Begrüßungen, Gratulationen, offizielle Tränen und Lächeln. Alles wurde so genau, so ernsthaft und feierlich erfüllt. Er sah sogar bekannte Personen vor sich und ihren Ausdruck bei verschiedenen Gelegenheiten, ihre Besorgtheit und Geschäftigkeit. Wenn man ihnen eine noch so kitzlige Heiratsvermittlung, eine noch so feierliche Hochzeit oder einen Geburtstag einzurichten übergeben hätte, würden sie alles nach allen Regeln ohne die geringste Fahrlässigkeit besorgt haben. Warum es sich darum handelte, welcher Platz einem jeden der Anwesenden anzuweisen war, wie und was aufgetragen werden sollte, wer mit wem während der Zeremonie zu fahren hatte, wie man sich bei irgendeinem Vorzeichen verhalten musste, dagegen ward in Oblomowka nie auch nur der geringste Verstoß begangen. Verstand man dort etwa nicht, ein Kind aufzuziehen? Man braucht sich nur anzuschauen, was für rosige und gewichtige Cupidos die dortigen Mütter tragen und führen. Sie bestehen darauf, dass die Kinder dick, weiß und gesund sein müssen. Sie werden dem Frühling abschwören und nichts davon wissen wollen, wenn sie bei seinem Antritt nicht eine Lerche gebacken haben. Wie sollten sie das nicht alles wissen und nicht erfüllen? Das ist ihr ganzes Leben und Wissen, darin sind alle ihre Leiden und Freuden. Sie gehen darum jeder anderen Sorge und Trauer aus dem Wege, weil ihr Leben immer von diesen unvermeidlichen Ureignissen erfüllt war, die ihrem Verstand und ihrem Herzen unendliche Nahrung boten. Sie erwarteten mit Herzklopfen irgendeinen Vorgang, ein Festessen, eine Zeremonie, um später, wenn der Mensch getauft, verheiratet und begraben, ihn selbst und sein Schicksal zu vergessen und sich in ihre gewohnte Apathie zu versenken, in der sie durch einen neuen, ähnlichen Fall, einen Geburtstag, eine Hochzeit und so weiter, aufgerüttelt wurden. So wie ein Kind geboren wurde, war die erste Sorge der Eltern, wie man am genauesten, ohne das Geringste zu vergessen, alle vom Anstand geforderten Zeremonien, in diesem Falle das Taufessen, bewerkstelligen sollte. Dann begann die sorgfältige Pflege des Kleinen. Die Mutter stellt sich und der Kinderfrau die Aufgabe, ein gesundes Kind aufzuziehen, es vor Erkältung, vor einem bösen Blick und anderen feindlichen Umständen zu hüten. Man war voll Eifer darum besorgt, dass das Kind stets lustig sei und viel esse. So wie der Bursche auf den Füßen stehen, das heißt, sobald er der Kinderfrau entraten kann, schleicht sich schon in das Herz der Mutter der heimliche Wunsch, für ihn eine möglichst gesunde, rotbackige Gefährtin zu finden. Es beginnt wieder eine Epoche der Zeremonien, der Festessen und endlich kommt die Hochzeit. Darauf konzentriert sich das ganze Pathos des Lebens. Dann beginnen wieder die Wiederholungen, das Gebären von Kindern, die Zeremonien und Festessen, bis das Begräbnis die Szenerie ändert. Das geschieht aber nicht für lange Zeit. Die einen Personen machen den anderen Platz. Die Kinder werden zu Jünglingen und zugleich zu Bräutigammen. Sie heiraten, setzen ähnliche Geschöpfe in die Welt und nach diesem Programm zieht sich das Leben als ein ununterbrochenes, eintöniges Gewebe hin und zerreißt unmerklich am Grabe angelangt. Zwar drängen sich ihnen manchmal auch andere Sorgen auf, doch die Einwohner von Oblomowka nahmen sie meistens mit stoischer Reglosigkeit auf. Und, nachdem die Sorgen eine Weile über ihren Häuptern gestreift waren, flogen sie weiter, wie Vögel, die an eine glatte Wand heranfliegen und, da sie keinen Unterschlupf finden, an den harten Stein vergeblich mit den Flügeln schlagen und dann weiterfliegen. So fiel zum Beispiel eines Tages ein Teil der Galerie an der einen Seite des Hauses herab und begrub unter seinem Schutt eine Gluckhenne mit ihren Küchlein, auch Antips Frau, Arinia, die sich gerade mit der Spinnbank unter die Galerie gesetzt hatte, hätte ihr Teil abbekommen, aber sie ging gerade in dem Augenblick ein Flachsbündel holen. Im Hause wurde Alarm geschlagen. Alle, klein und groß, kamen herbeigelaufen und entsetzten sich bei der Vorstellung, dass statt der Henne mit ihren Küchlein hier die Gnädige selbst mit Ilja Iljitsch hätte spazieren gehen können. Alle schrien auf und begannen einander vorzuwerfen, wieso es ihnen nicht längst eingefallen war, dem einen daran zu erinnern, dem zweiten die Reparatur anzuordnen, dem dritten die Reparatur vorzunehmen. Alle wunderten sich darüber, dass die Galerie abgestürzt war, und dabei hatten sie sich am Tage zuvor gewundert, dass sie sich noch so lange hielt. Jetzt begannen Sorgen und Beratungen, wie die Sache wieder in Ordnung zu bringen sei. Man bedauerte die Gluckhenne mit den Küchlein und ging langsam auseinander, nachdem man streng verboten hatte, Ilja Iljitsch an die Galerie heranzulassen. Dann befahl man nach etwa 3 Wochen, Andriuschka, Pjatjuruschka und Vasika die herabgestürzten Bretter und Geländer zu den Scheunen hinzuschleppen, damit sie nicht im Wege lagen. Dort verblieben sie bis zum Frühling. Jedes Mal, wenn der alte Oblomow sie aus dem Fenster erblickte, erfüllte ihn der Gedanke an die Reparatur mit Sorge. Er ließ den Zimmermann kommen, begann sich mit ihm zu beraten, was vorzuziehen sei, der Bau einer neuen Galerie oder die Demolierung der Überreste. Dann schickte er ihn mit den Worten nach Hause, »Geh nur, ich werd's mir überlegen.« Das dauerte so lange, bis Vasika oder Motka dem Herrn berichtete, dass, als er diesen Morgen auf die Überreste der Galerie stieg, die Ecken von den Mauern weit weg standen und jeden Augenblick wieder abstürzen konnten. Dann wurde der Zimmermann zu einer endgültigen Beratung gerufen, deren Ergebnis der Beschluss war, den übergebliebenen Teil der Galerie vorläufig mit den alten Bruchstücken zu stützen, was auch bis zum Ende desselben Monats erfüllt wurde. »Die Galerie ist ja wieder wie neu«, sagte der Alte zu seiner Frau. »Schau einmal, wie schön Fjedot die Balken verteilt hat, wie die Säulen am Hause des Adelsmarschalls. Jetzt ist's in Ordnung und für lange Zeit.« Jemand erinnerte ihn daran, dass man bei dieser Gelegenheit auch das Haustor und die Stiege reparieren könnte, weil nicht nur die Katzen, sondern auch die Schweine durch die Stufen in den Keller krochen. »Ja, ja, das sollte man«, antwortete Ilja Iwanowitsch besorgt und ging sofort die Stiege besichtigen. »Sie wackelt wirklich«, sagte er und brachte die Stiege mit dem Fuß wie eine Wiege ins Wackeln. »Sie hat ja auch damals gewackelt, als man sie gemacht hat«, bemerkte jemand. »Und hat es etwas geschadet?«, antwortete Oblomow. »Sie ist nicht auseinandergefallen, trotzdem sie seit 16 Jahren nicht repariert wurde. Luka hat sie damals gut gebaut. Das war ein Zimmermann, wie er sein soll. Er ist schon tot, Gott hab ihn selig. Heutzutage sind die Leute nichts mehr wert, sie können so etwas nicht nachmachen.« Und er wandte seine Augen zur Seite ab, und die Stiege soll, wie man sagt, bis heute wackeln und noch immer nicht zerfallen sein. Luca scheint wirklich ein tüchtiger Zimmermann gewesen zu sein. Man muss den Herrschaften übrigens Gerechtigkeit widerfahren lassen. Manchmal konnten sie bei einem Unglück oder einer Unannehmlichkeit in große Unruhe und sogar in Erregung und Zorn geraten. Wie hatte man nur das oder jenes vernachlässigen oder beim Alten lassen können? Man muss gleich irgendwelche Maßregeln aufbieten. Und man spricht von nichts anderem als nur davon, wie man zum Beispiel die Brücke, die über den Graben führt, reparieren soll, oder wie der Garten an einer Stelle zu umzäunen ist, damit das Vieh die Bäume nicht schädigt, denn ein Teil des Geheges ist ganz auf der Erde. Ilja Iwanowitsch ließ sich durch seine Sorgsamkeit sogar so weit hinreißen, dass er einmal im Garten herumspazierend das Gehege eigenhändig ächzend und stöhnend in die Höhe hob und dem Gärtner befahl, schnell 2 Pfähle hinzustellen. Dank dieser Anordnung Oblomows blieb das Gehege den ganzen Sommer so stehen und wurde erst im Winter durch den Schnee wieder umgeworfen. Endlich ging man sogar so weit, auf die Brücke 2, 3 neue Bretter zu legen, gleich nachdem Antip mit dem Pferd und dem Fass in den Graben gefallen war. Er war nach dem Fall noch nicht einmal ganz hergestellt, als die Brücke schon wieder neu hergerichtet war. Die Kühe und Ziegen hatten durch den neuen Fall des Geheges im Garten auch nicht viel gewonnen. Sie hatten nur die Johannisbeerstauden abgenagt und erst den 10. Lindenbaum in Angriff genommen, ohne noch die Apfelbäume erreicht zu haben, als der Befehl erlassen wurde, das Gehege ordentlich wiederherzustellen und es sogar mit einer Rinne zu umgeben. Die beiden Kühe und die Ziege, die auf frischer Tat ertappt wurden, kriegten ihr Teil ab. Man bläute ihnen gehörig die Seiten durch. Ilja Iljitsch träumte noch von dem großen, dunklen Salon im Elternhause mit den alten Lehnstühlen und Erlenholz, die immer mit Überzügen bedeckt waren, mit einem ungeheuren, plumpen und harten Sofa, das mit verblasstem, fleckigem, blauem Berkan gepolstert war und mit einem großen Lederfauteuil. Der lange Winterabend beginnt. Die Mutter sitzt mit eingezogenen Füßen auf dem Sofa und strickt träge einen Kinderstrumpf, indem sie gähnt und sich ab und zu mit der Stricknadel den Kopf kratzt. Neben ihr sitzen Rastasia Ivanovna und Pjelageja Ignatjewna, stecken ihre Nasen in die Arbeit und nähen fleißig etwas zu den Feiertagen für Iljuscha oder für seinen Vater oder für sich selbst. Der Vater geht mit den Händen auf dem Rücken im Zimmer auf und ab und ist dadurch sehr befriedigt. Oder er setzt sich in einen Lehnstuhl und beginnt, nachdem er eine Weile gesessen hat, wieder herumzugehen, aufmerksam dem Widerhall seiner Schritte lauschend. Dann schnupft er Tabak, schneuzt sich und schnupft wieder. Im Zimmer brennt dunkel eine einzige Unschlittkerze und auch das wird nur an Winter- und Herbstabenden zugelassen. An den Sommerabenden bestrebten sich alle, ohne Kerzen, bei Tageslicht schlafen zu gehen und aufzustehen. Das wurde teils aus Gewohnheit, teils aus Sparsamkeitsrücksichten getan. Die Oblomower geizten sehr mit jedem Gegenstand, der nicht im Hause erzeugt, sondern durch Kauf erworben wurde. Sie würden sehr gastfreundlich einen prachtvollen Truthahn oder ein Dutzend junger Hühner zur Ankunft eines Gastes abstechen, würden aber keine überflüssige Rosine in die Speisen legen und erblassen, wenn derselbe Gast sich eigenmächtig das Glas mit Wein vollschenkte. Übrigens kam dort ein solches Vergehen fast gar nicht vor. Das tat höchstens irgendein Waghals, ein in der öffentlichen Meinung verlorener Mensch. Ein solcher Gast wurde gar nicht in den Hof hereingelassen. Nein, dort herrschten andere Sitten. Der Gast rührte dort nichts an, bevor er dreimal genötigt worden war. Er wusste sehr wohl, dass das einmalige Nötigen eher die Bitte einschloss, vom angebotenen Gericht oder Wein abzustehen, als sie zu kosten. Man zündelte auch nicht für einen jeden zwei Kerzen an. Die Kerzen wurden in der Stadt für bares Geld gekauft und wurden wie alle gekauften Sachen von der Hausfrau selbst hinter Schloss und Riegel aufbewahrt. Die Stummeln wurden sorgfältig gezählt und aufgehoben. Überhaupt liebte man es dort nicht, Geld auszugeben, und so notwendig man einen Gegenstand auch brauchte, gab man dafür nur mit großem Herzweh und nur dann Geld aus, wenn die Ausgabe unbedeutend war. Das Bezahlen eines großen Geldbetrages wurde von Stöhnen, Weinen und Schimpfen begleitet. Die Oblomower willigten eher ein, Unbequemlichkeiten aller Art zu ertragen und gewöhnten sich sogar, diese nicht mehr als solche anzusehen, als Geld auszugeben. Darum ist das Sofa im Salon längst fleckig. Darum heißt auch Ilja Iwanowitschs Fauteuil nur Ledersessel. In Wirklichkeit besteht es halb aus Bast und halb aus Stricken. Vom Leder ist nur auf der Lehne ein Fleck geblieben und das Übrige ist schon vor 5 Jahren in Stücke zerfallen und hat sich abgeschält. Darum ist vielleicht das Haustor noch immer schief und wackelt die Stiege. Wenn man aber für etwas, es mochte noch so notwendig sein, auf einmal 200, 300, 500 Rubel zahlen sollte, erschien ihnen das wie ein Selbstmord. Als der alte Oblomow hörte, dass einer der jungen Gutsbesitzer der Umgegend nach Moskau gereist war und dort für ein Dutzend Hemden 300 Rubel, für Stiefel 25 Rubel und für eine Weste zur Hochzeit 40 Rubel gezahlt hatte, schlug er ein Kreuz und sagte schnell, man müsse einen solchen Kerl ins Gefängnis stecken. Sie waren überhaupt für die Theorien der Sozialwissenschaft von der Notwendigkeit einer raschen und lebhaften Zirkulation des Kapitals, von der verstärkten Produktivität und dem Austausch der Produkte taub. Sie glaubten in ihrer Einfalt, die einzige Verwendung des Kapitals wäre, es im Koffer liegen zu lassen, was sie denn auch taten. Auf den Lehnstühlen des Salons sitzen und schnaufen in verschiedenen Stellungen die Bewohner oder die gewohnten Gäste des Hauses. Unter den Anwesenden herrscht zum größten Teil tiefes Schweigen. Man sieht einander täglich. Die gegenseitigen geistigen Schätze sind erschöpft und erforscht und von außen erhält man nur wenig Neues. Es ist still. Man hört nur die Schritte der schweren, zu Hause angefertigten Stiefel Ilja Iwanowitschs. Außerdem tickt der Pendel der Wanduhr dumpf im Gehäuse und der von Zeit zu Zeit von Pjelageja Ignatjewa oder von Rastasia Ivanovna mit der Hand oder mit den Zähnen abgerissene Faden stört die tiefe Stille. So vergeht manchmal eine halbe Stunde, die durch nichts anderes als durch das laute Gähnen von irgendjemand unterbrochen wird, der dann den Mund bekreuzigt und sagt, der Herr erbarme sich. Nach ihm gähnt sein Nachbar, dann öffnet der Nächste langsam wie auf Kommando den Mund und so weiter. Das ansteckende Spiel der Luft in der Lunge macht die ganze Runde, wobei manchem die Tränen kommen. Oder Ilja Iwanowitsch tritt ans Fenster, blickt hinaus und sagt mit einiger Verwunderung, »Es ist erst 5 Uhr und draußen ist es schon so dunkel.« »Ja«, antwortet irgendjemand, »um diese Zeit ist es immer dunkel. Jetzt beginnen die langen Abende.« Und im Frühling wandert und freut man sich, dass lange Tage beginnen. Wenn man sie gefragt hätte, wozu sie diese langen Tage brauchen, würden sie es selber nicht gewusst haben. Und dann schweigen sie wieder. Dann beginnt irgendwer die Kerze zu putzen und löscht sie plötzlich aus. Alles kommt in Bewegung. »Das bedeutet einen unerhofften Gast«, sagt sicher jemand. Manchmal wird dieser Vorfall zum Ausgangspunkt eines Gespräches. »Was könnte das für ein Gast sein?«, sagte die Hausfrau. »Vielleicht gar Natasja Fadjewna? Ach, das wäre schön.« »Aber nein, sie wird vor dem Feiertag nicht kommen. Das wäre eine Freude, wie wir uns da umarmen und zusammen weinen würden. Wir würden die Früh- und die Mittagsmesse zusammenhalten. Ich kann ihr aber nicht nachkommen. Trotzdem ich jünger bin, kann ich nicht so lange stehen.« »Wann ist sie denn von uns abgereist?«, fragte Ilja Iwanowitsch. »Mir scheint nach dem Eliastag.« »Was du sagst, Ilja Iwanowitsch, du verwechselst immer alles. Sie hat nicht einmal den Siemek abgewartet«, verbesserte die Frau. Fußnote, Siemek, Donnerstag nach Ostern, Feiertag. Ende der Fußnote. »Mir scheint, sie war hier zu den Petri-Fasten«, entgegnete Ilja Iwanowitsch. »Du machst es immer so«, sagte die Frau vorwurfsvoll. »Du streitest und stellst dich dabei ganz bloß.« »Warum soll sie denn nicht zu den Petri-Fasten hier gewesen sein? Man hat damals noch immer Pirogen mit Pilzen gebacken. Sie liebt das.« »Das war Maja Nesimova.« »Die liebt Pirogen mit Pilzen. Wieso weißt du das nicht mehr?« »Und auch Maja Tinesimova war nicht bis zum Eliastag, sondern bis zum heiligen Prochor und Nikonor bei uns auf Besuch. Sie berechneten die Zeit nach den Feiertagen, den Jahreszeiten, nach den verschiedenen Ereignissen im Hause und in der Familie, ohne jemals auf den Monat oder das Datum hinzuweisen. Das geschah teilweise auch deshalb, weil außer Oblomow selbst alle anderen sowohl die Benennung der Monate als auch die Reihenfolge des Datums verwechselten. Der besiegte Ilja Iwanowitsch schweigt und die ganze Gesellschaft beginnt wieder vor sich hinzudämmern. Aljoscha, der sich hinter den Rücken der Mutter verkrochen hat, döselt auch vor sich hin und schläft manchmal ganz ein. »Ja«, sagt dann jemand von den Gästen tief seufzend, »Maja Tnesimovnas Mann, der Verstorbene, Wassili Formitsch, war, Gott habe ihn selig, so gesund und ist doch gestorben. Er hat nicht einmal 60 Jahre gelebt, so einer hätte 100 Jahre leben sollen. Wir werden alle sterben. Wann ein jeder von uns sterben wird, das ist Gottes Wille«, entgegnet Chelagea Ignatjewna seufzend. »Die einen sterben, und bei Chlorpovs soll man kaum Zeit zum Taufen haben. Man sagt, Anna Andrejewna ist schon wieder niedergekommen, zum 6. Mal.« »Jetzt geht es noch«, sagte die Hausfrau. »Wie viel Scherereien wird's aber erst geben, wenn ihr Bruder heiratet und Kinder bekommt? Auch die Jüngeren wachsen heran und müssen auch heiraten. Man muss doch die Töchter verheiraten, und wo gibt es hier Bräutigamme? Jetzt wollen ja alle eine Mitgift und noch dazu in barem Geld.« »Worüber sprecht ihr?«, fragte Ilja Iwanowitsch herantretend. »Wir sprechen darüber, dass...« Und man wiederholt ihm das Gespräch. »So ist das menschliche Leben«, bemerkt Ilja Iwanowitsch belehrend. »Der eine stirbt, der zweite wird geboren, der dritte heiratet und wir werden immer älter. Ein Tag gleicht ebenso wenig dem anderen wie ein Jahr dem anderen. Warum ist das so? Wie schön wäre es, wenn jeder Tag so wie der gestrige und gestern wie morgen wäre.« Es ist traurig, wenn man darüber nachdenkt. Der Alte altert und der Junge wächst, sagte jemand in der Ecke mit schläfriger Stimme. Man muss mehr zu Gott beten und über nichts nachdenken, bemerkte die Hausfrau streng. Das ist wahr, das ist wahr, antwortete Ilja Iwanowitsch schnell und ängstlich, nachdem er zu philosophieren versucht hatte, und begann wieder auf und ab zu gehen. Man schweigt wieder lange Zeit. Es ist nur das Zischen des durch die Nadel hin und her gezogenen Zwirns zu hören. Manchmal hob die Hausfrau das Schweigen auf. »Ja, es ist draußen dunkel«, sagt sie. »Wenn wir, so Gott will, die Feiertage erleben, werden die Verwandten auf Besuch kommen, dann wird es lustig sein und Abende werden unmerklich vergehen. Wie lustig es wäre, wenn Malanja Pietrowna käme. Was sie für Einfälle hat, Zinngießen, Wachsschmelzen und vor das Haustor laufen. Sie bringt mir alle Mädchen auf Abwege. Sie denkt sich allerlei Spiele aus. So ist sie.« »Ja, sie ist eine Weltdame«, bemerkte jemand der Anwesenden. »Vor 3 Jahren ist es ihr auch eingefallen, Bergrutschen zu veranstalten. Damals, als Luka Savic sich die Braue zerschlagen hat.« Plötzlich kam Leben in alle. Man blickte Luka Savic an und brach in Gelächter aus. »Wie ist denn das mit dir geschehen, Luka Savic? Nun, erzähle einmal«, sagte Ilja Iwanowitsch und schüttelte sich vor Lachen. Und alle fahren fort zu lachen. Iljuscha ist erwacht und lacht auch mit. »Was ist denn da zu erzählen?«, sagte der verlegene Luka Savic. »Das alles hat Alexei Naumitsch sich ausgedacht. Es ist ja gar nichts geschehen.« »Wieso denn?«, entgegneten alle im Chor. »Wieso soll nichts geschehen sein? Sind wir denn gestorben? Und was ist denn mit der Stirn? Es ist darauf noch bis jetzt eine Schramme zu sehen.« Und man lachte wieder. »Warum lacht ihr denn?«, versuchte Luka Savic während der Lachpause zu sagen. »Es wäre ja sonst nichts geschehen. Aber Wasika, dieser Schuft, hat mir einen alten Handschlitten gegeben. Er ist mir auseinandergegangen und da ist's geschehen.« Allgemeines Gelächter übertönte seine Stimme. Er bestrebte sich vergeblich, die Geschichte seines Falles zu Ende zu erzählen. Das Lachen hatte die ganze Gesellschaft erfasst, drang ins Vorzimmer und in die Mägdekammer, bemächtigte sich des ganzen Hauses. Alle erinnerten sich an den komischen Vorfall. Alle lachen lange, auf einmal und unbeschreiblich wie die olympischen Götter. So wie sie aufzuhören beginnen, fängt irgendjemand wieder von Neuem an und dann geht's wieder los. Endlich gelingt es ihnen nach großer Mühe, sich zu beruhigen. »Nun, wirst du zu den Feiertagen wieder Schlitten rutschen?«, fragt Ilja Iwanowitsch nach einer Weile. Jetzt kam ein neuer Lachausbruch, der 10 Minuten anhielt. »Soll man vielleicht Antipka fragen? Er möchte zu den Fasten einen Berg machen«, fragt Oblomow von Neuem. »Luka Savic soll ein großer Liebhaber davon sein. Er kann's gar nicht erwarten.« Das Lachen der ganzen Gesellschaft ließ ihn nicht ausreden. »Ist denn jener Handschlitten noch ganz?«, fragt einer der Anwesenden durch das Lachen hindurch. Ein erneutes Gelächter. Alle lachten lange und begannen endlich nach und nach zu verstummen. Der eine trocknete sich die Tränen, der zweite schneuzte sich, der dritte hustete und spuckte wütend und fragte dabei mit Mühe, »Ach, du mein Gott, der Schleim erstickt mich ganz, wie er uns damals lachen gemacht hat. Bei Gott, das war eine Sünde. Wie er mit dem Rücken nach oben gelegen hat und die Rockschöße waren auseinander.« Hierauf erfolgte endgültig der letzte, andauernde Lachanfall und dann schwiegen alle. Der eine seufzte, der andere gähnte laut mit einem Spruche und alles versenkte sich in Schweigen. Man hörte wie früher nur das Ticken des Pendels, das Klopfen von Oblomows Stiefeln und das leise Knistern des abgebissenen Fadens. Plötzlich blieb Ilja Iwanowitsch mit beunruhigter Miene mitten im Zimmer stehen und griff sich an die Nasenspitze. »Was ist denn das für ein Unglück? Schau einmal«, sagte er. »Es wird eine Leiche sein. Mir juckt immer die Nasenspitze.« »Ach, du mein Gott«, sagte die Frau, die Hände zusammenschlagend. »Was für eine Leiche soll denn das sein, wenn die Nasenspitze juckt? Wenn die Nasenwurzel juckt, dann kommt eine Leiche. Wie vergesslich du bist, Ilja Iwanowitsch, Gott sei mit dir. Wenn du das vor irgendjemand, zum Beispiel vor Gästen, sagtest, wäre das eine Schande. Was bedeutet es denn, wenn die Nasenspitze juckt? Fragte Ilja Iwanowitsch verlegen. Dass du ins Glas schauen wirst. Wie kann man denn sagen, dass es eine Leiche bedeutet? Ich verwechsle das immer, sagte Ilja Iwanowitsch. Wie soll man sich denn das alles merken? Bald juckt die Nase an der Seite, bald an der Spitze, bald an den Brauen. An der Seite, fing Pjelageja Iwanowna an, bedeutet Neuigkeiten. Wenn die Brauen jucken, kommen Tränen. An der Stirne bedeutet es, dass man sich verneigen wird. Wenn sie an der rechten Seite juckt, vor einem Manne. Wenn es die linke Seite ist, vor einer Frau. Wenn die Ohren jucken, kommt Regen. Die Lippen bedeuten Küsse. Der Schnurrbart, dass man geschenkte Leckereien essen wird. Die Ellenbogen, dass man an einem neuen Ort schlafen wird. Die Sohlen eine Reise. Nun, Pjelageja Iwanowna, du bist ein Hauptkerl, sagte Ilja Iwanowitsch. Oder wenn die Butter billig wird, dann juckt vielleicht der Nacken. Die Damen begannen zu lachen und zu flüstern. Mancher von den Herren lächelte. Es wurde wieder ein Lachausbruch vorbereitet. Doch in diesem Augenblick ertönte es zugleich wie das Knurren eines Hundes und das Fauchen einer Katze, wenn sie bereit sind, aufeinander loszustürzen. Das war das Schlagen einer Uhr. »Aber es ist ja schon 9 Uhr«, sagte Ilja Iwanowitsch mit freudigem Erstaunen. »So was? Man merkt ja gar nicht, wie die Zeit vergeht.« »Hey, Vasika, Manjika, Motjika!« Es erschienen 3 verschlafene Gesichter. »Warum deckt ihr nicht die Tische?« fragte Oblomow erstaunt und ärgerlich. »Ihr denkt gar nicht an die Herrschaft.« »Nun, was steht ihr da? Schnell den Schnaps her!« »Darum hat die Nasenspitze gejuckt«, sagte Pjelageja Iwanowna lebhaft. »Sie werden Schnaps trinken und dabei ins Glas schauen.« Nach dem Abendbrot gehen alle in ihre Betten, nachdem sie einander geküsst und bekreuzigt haben, und der Schlaf herrscht über den sorglosen Häuptern. Ende von Abschnitt 11, gelesen von Jassi, Dessau-Rosslau, im Januar 2025.